Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Mittwochabend, 22 Uhr auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen zu einem Radioaktiv-Anti-Knast-Spezial. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer in Berlin auf der 88,4 MHz und Potsdam auf der 90,7. Wir haben Ende Oktober 2019 im Berliner Mehringhof, konkret in der Schule für Erwachsenenbildung, einige Aufnahmen bei den Anti-Knast-Tagen gemacht. Und heute werdet ihr erste Mitschnitte davon hören, in kommenden Sendungen dann weiter. Als erstes haben wir einen Vortrag, ca. 20 Minuten, über Selbstmord im Knast, am konkreten Beispiel von einem 2014 dort gestorbenen Gefangenen. Er wird Herr P. genannt in dem Vortrag. Und es wird ziemlich deutlich, dass es keinen frei bestimmten Selbstmord im Gefängnis gibt. Der zweite Beitrag ist ein Interview, was ich dort führen konnte mit einigen Leuten aus Hamburg, die drei von der Parkbank unterstützen. Wer die drei von der Parkbank sind und warum zwei von ihnen noch in Untersuchungshaft sitzen, das könnt ihr in dem Interview hören. Und als dritten Beitrag haben wir eine Grußbotschaft des seit 1981 gefangenen Journalisten Mumia Abu-Jamal aus den USA. Er hat einen speziellen Beitrag zur Abschaffung von Gefängnis und Repressionen verfasst für die Anti-Knast-Tage in Berlin. Und da der natürlich im Original Englisch zu hören ist, werde ich hinterher auf Deutsch den kurz zusammenfassen, denn es gibt ja auch eine deutsche Übersetzung davon. Ich hoffe, das ist interessant für euch. Aufgelockert mit etwas Musik. Los geht's! I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. Push P is bad, paperwork was written wrong. They erase everything on earth. God goes inside toolbox to hurt. Treat subjects like dirt. Don't learn, won't work. Don't till, won't sow, just reap. Don't cook, won't serve, just eat. Don't live, won't help, just sleep. Pump poison on streets, pump possessions on beats. Bust guns at bitch niggas, see cops and turn cheek. Watch God separate the strong from the weak. Place gun at palm, practice what I preach. Rap is whack, here for blood, not meat. My valley, they peak. System is in of me. In me is yearn to be free. I will, you'll see, we'll win, you'll see. I don't want you to protest, I don't want you to riot, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, God damn it, my life has value. Swore said sing songs, so I swing the right wrongs. Recall in arms, blood pour, breath and lungs. Pain in verse and love in bomb. We fight to the death, let a 23rd psalm. We fear not death, see the end shall come. When the ski mask on, we leave no crumbs. David Axelrod, really running Ray Gunn. And Barry Obama can't be this dumb. Whether Iraq, E, or the Viet Cong. Know that wrong is wrong from dusk till dawn. The fat lady has begun her song. And my response is to aim my gun. Put my faith in God and his son. Holy Spirit make three, yet they are one. We not free and we not done. And since we fighting, know the war stays on. Vielen Dank für euer Interesse und dass ihr euch die Zeit nehmt heute. Das Thema ist, also der Titel von dem Vortrag ist, es gibt keinen sogenannten Selbstmord im Knast. Letztendlich soll es dann auch gehen über die ausbleibende Verantwortung für, was ich nenne, fahrlässige Tötung. Es ist ein Thema, was nicht sonderlich so erfreulich ist. Deswegen nehme ich es auch niemand übel, wenn es euch irgendwie wenn ihr dabei irgendwie traurig werdet oder so, könnt ihr auch jederzeit gehen, das nehme ich nicht persönlich. Und so generell, wenn es euch nicht gut geht, dann sprecht mit Leuten. Menschen sind eigentlich gar nicht so schlecht. Und ansonsten gibt es auch Telefonseelsorge 0800 111 0111. Also eigentlich müsste es in so einer demokratischen, friedlichen Gesellschaft, wie wir angeblich haben, keinen Grund geben, dass Leute sich selbst umbringen. Also gegliedert ist der Vortrag hier in 5 Punkte. Erstmal gebe ich eine kurze Gefängniskritik, das muss ich hier nicht ausführlich machen, weil ich glaube, ihr steht alle im Thema. Dann gebe ich ein paar Zahlen zu sogenannten Suiziden. Dann gehe ich auf einen Fall ein, nenne ich hier mal Herrn P., der 2014 in der JVA Tegel starb. Und das ist das erste Mal, dass ich so darüber spreche. Und ich weiß auch nicht, wie das überhaupt so rechtlich ist, ob ich irgendwie Namen nennen darf. Also ich nehme eine Person und dann kritisiere ich auch dann im 4. Punkt Leute, deren Aufgabe das eigentlich gewesen wäre, dieser Person zu helfen. Und die Namen lasse ich jetzt auch mal raus, weil ich auch rechtlich nicht weiß, wie das eigentlich funktioniert. Und da würde ich mich dann eben auch später freuen von euch, wenn ihr mir irgendwie auch so Tipps geben könnt, wie geht man mit so einem Thema weiter um. Und dann im 5. Punkt so kurz über die ausbleibende Verantwortung bei fahrlässiger Tötung. Kurze Gefängniskritik, also draußen auf dem Büchertisch liegt ja auch schon von Michel Foucault Discipline and Punish, Überwachen und Strafen aus, die Gebot des Gefängnisses. Das hat er in den 1970ern geschrieben und interessanterweise geht er aber auf Literatur ein, die zu Gebot des Gefängnisses, also 1820 bis 1845 publiziert wurde, und im Grunde werden die Kritikpunkte bis heute weitergeführt. Also dass das Gefängnis an sich Kriminalität nicht mindert, eher noch verstärkt. Dass die Leute, also meistens werden arme Leute betroffen. Sie und ihre Familien geraten dadurch auch weiterhin in größere Armut. Es führt oft zu Wiederholungstätern und bildet im Grunde so ein ganzes Milieu von Delinquenz oder von Kriminalität. Er hat auch schon beschrieben, dass es ein Herrschaftsmechanismus ist und eine Sozialpolitik, die basiert darauf, die Gesellschaft zu normalisieren, bestimmte Lebensumstände, ein Verhalten zu normalisieren, und jeder, der sich nicht an diese Normen hält, der wird bestraft, und das zieht sich dann eben durch von Schule, von Gefängnis, das kennt ihr alles, also das hat er ja aufgezeigt, und wie gesagt schon aus Literatur, die zwischen 1820 und 1845 veröffentlicht wurde, worauf er noch nicht, und was er auch schon gesehen hat, ist, dass größtenteils so vulnerable Subjektpersonen betroffen sind und auch so eine Intersektion davon. Er spricht von Armen, von Waisen, von Wohnungslosen, psychisch Kranken, und hat da auch schon erkannt, wie dann auch intersektional Leute eben noch Multiple Marginalization, dass sie eben noch stärker betroffen sind. Worauf er damals noch nicht einging, ist Gender und Race, was aber seither so in Critical Prison Studies und auch Critical Race Studies aufgenommen wurde. Also es gibt eine große Literatur, gerade auch aus den USA, wo ja irgendwie das Gefängnissystem abartig ausgeartet ist. Auch aus indigenen Studien, die dann auch noch mehr so auf die materielle Komponente und die Ausbeutungskomponente durch Gefängnis hinweisen. Und das ist so Kritik von außerhalb des Gefängnisses. Dann gibt es auch Kritik von innerhalb des Gefängnisses. Zum Beispiel Rosa Luxemburg hat 1917 schon geschrieben, dass es ihr im Gefängnis so vorkommt, als sei sie wie im Grabe, also ziemlich deprimierend und kein schöner Ort, an dem man länger bleiben will. Und ähnliche Zitate finden sich in ganz vielen Briefen, die aus den Gefängnissen geschrieben wurden, von Arno dazu mal bis heute. Interessanterweise selbst Leute, die im Gefängnis arbeiten, finden es da ziemlich scheiße. Vielleicht ist euch Katharina Benefeld-Kersten bekannt. Sie hatte angefangen als Gefängnispsychologin, war dann Leiterin der JVA Celle und ist jetzt auch in so einer Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Suizide in Gefängnissen. Die publizieren auch regelmäßig. Aber da geht es immer nur so um kleinere Sachen, wie kann man die Haftbedingungen ein bisschen verbessern. Es geht nicht darum, irgendwie das ganze System in Frage zu stellen. Und auch, das ist ja schon so lange bekannt, dass die Gefängnisstrukturen und Praktiken Leute dazu bringen, sich das Leben zu nehmen, anstelle so weiterzuleben. Und daran ändern diese ganzen AGs nichts, weil die Zahlen sind auch konstant seither. Was ich bei ihr interessant fand, dass sie, also das ist aus so einem Zeitinterview von 2015, da wurde sie zitiert, dass sie anfangs noch gesagt hatte, so, oh, ich muss da raus, sonst gehe ich kaputt. Und dann aber Jahre später hat sie sich anscheinend so dran gewöhnt und dann hatte sie so eine Position zu sagen, dass die Leute irgendwie eine eigene Verantwortung haben. Sie sind selber schuld an ihrem verpfuschten Leben und der Ball liegt bei ihnen. Und dieses, der Ball liegt bei ihnen, ja, da muss man mal gucken. Also gestern meinte auch ein Kollege, naja, im Knast sitzen ja so ganz normale Leute wie in einer Tram. Aber das stimmt ja schon nicht, sondern betroffen sind schon nochmal so eben vielseitig marginalisierte Leute. Dann auch ein Gefängnispfarrer, der in der JVA Tegel war, der hat dann ein Buch geschrieben über seine Erlebnisse beziehungsweise die Erlebnisse von Leuten. Also hat dann auch quasi von so die Gefängnispopulation als so exotisch dargestellt und sich so als Held, der dann irgendwie mit diesen exotischen Leuten interagiert. Und der sagt dann aber auch irgendwie, so eine Seelsorge im Knast sollte eine Interimstätigkeit sein. Also Leute außerhalb des Gefängnisses als auch innerhalb, Leute, die eingesperrt sind sowieso, aber auch Leute, die da arbeiten, die sagen alle, lange hält man das nicht aus. Zu den Zahlen von Suiziden im Knast, da wurden in letzter Zeit so zwei, ist mir so aufgefallen, zwei unterschiedliche Zahlen genannt, die sich auch entsprechen. Eins ist von der Statistik des Bundesamtes für Justiz. Demnach sind in 20 Jahren von 1998 bis 2010 1400 Häftlinge an sogenannten Suizid gestorben. Dann gab es eine andere Zahlen, aber im Grunde die gleichen Zahlen, die sind von der Annual Penal Statistic der European Commission veröffentlicht worden für das Jahr 2017. Und es ist so genau auch so das Medium davon. Also jährlich sterben 163 Leute im Gefängnis. Und davon um die 76 durch sogenannten Suizid. 4 Männer, 2 Frauen. Und das ist so statistisch gesehen so ein Durchschnitt für was so jährlich in deutschen Gefängnissen passiert. Immer sind die Leute selber schuld. Und da würde ich mich dann auch über Feedback freuen, wenn euch was anderes bekannt ist. Soweit wie ich weiß, ist immer so angesagt, die Leute haben sich selber umgebracht. Das war ihre freie Entscheidung. Als ob es einen freien Willen in der totalen Institution geben könne, die nur durch Kontrolle und Gewalt funktioniert. Und noch in keinem einzigen Fall wurde der Staat verantwortlich gemacht, obwohl er eine Garantenpflicht hat. Also Leute, die ins Gefängnis gehen, die müssen nach der Garantenpflicht erstmal human sowieso behandelt werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und sie müssen im gleichen gesundheitlichen Zustand, physisch wie psychisch, oder noch besser wieder rauskommen. Und jährlich kommen viele Leute gar nicht mehr wieder raus und bisher wurde der Staat noch kein einziges Mal dafür verantwortlich gemacht. Ich nehme einen Fall, der mir bekannt ist durch ein Verwandtschaftsverhältnis, den nenne ich jetzt eben Herrn P. Der wurde 2008 festgenommen und dann ging es eben los. Wie kam es dazu? Eigentlich hatte das Staatsanwalt und Richter keine Lust, das irgendwie so lange auszuführen. Und der Anwalt hat dann irgendwie doch mal darauf hingewiesen, auch so ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen. Und es ist eben auch so ein Armutshintergrund. Mutter, alleinerziehende Mutter, geringfügig bezahlt, konnte sich keine Kinderbetreuung leisten. Dann ging es in Waisenheim und Fostercare, in Pflegefamilien. Und aus den Jugendamten war dann schon erkannt, dass der Staat, der dann auch so eine Vormundschaft hatte, auch schon zu Jugendzeiten nicht in der Lage war, irgendwie den Menschen ordentliche Verhältnisse zu beschaffen. Also in der, aus der Jugendamtakte war schon ersichtlich und interessanterweise, darauf komme ich dann später nochmal zurück, hat das Amt die Ausgabe der Akte verweigert. Also das Gericht schrieb dann an das Jugendamt auf Bitten des Anwalters, können wir mal die Jugendamtakte haben? Und dann sagt das Jugendamt Neukölln, ach, die gibt es nicht mehr. Und zufälligerweise gab es aber vorher schon mal eine Anfrage aus der Akte und da war klar, die Akte gibt es noch. Und dann wurde die Akte übergeben und dann wurde damals schon gesehen, es gab schon psychische Probleme und es gab auch schon Vernachlässigungen etc. pp. Dann war es auch ersichtlich von der Bundeswehrakte, also Herr P. wurde von der Bundeswehr nach Hause geschickt, weil der hat nicht richtig funktioniert und selbst die Bundeswehr konnte mit ihm nicht umgehen. Dann sollte er zum Psychiater gehen, wurde dann diagnostiziert mit Psychopathie. Er war auch früher schon mal im Gefängnis, 4,5 Jahre für Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das kriegt man auch nicht einfach so, sondern auch nur, wenn da irgendwie was anderes nicht, wenn man sich eben nicht normal verhält. Und dann hatte er anschließend auch eine Amtsvormundschaft, er hatte eine Berufsunfähigkeit wegen psychischer Probleme. Und als er dann in U-Haft war, war auch klar, der tickt nicht richtig. Also alleine schon durch das, was dem psychiatrischen Gutachter vorlag, war eigentlich schon klar, da sind psychische Probleme. Zuständig war dann der renommierteste Forensiker Deutschlands, das ist ein Zitat, der ihn dann durch seine Standardtests, also ich habe dann auch mal so diese Standardtests, um irgendwie Schuldfähigkeit zu begutachten, mir mal angesehen, was weiß ich, also daraus kann man ja nicht schließen, ob jemand, und die kriegen dann immer noch Geld dafür, also da auch diese, also ist nochmal ein ganz anderes Thema, so diese psychischen Tests und es gibt hier auch, glaube ich, noch eine Gruppe zur Forensik, was ich mir auch noch anhören will, also was in dem Bereich los ist, ist irgendwie schauderlich. Das Urteil war dann lebenslänglich, also was er gemacht hat, war eine Körperverletzung, eine bewusste Körperverletzung. Und hat dann lebenslänglich gekriegt. Revision wurde sofort abgelehnt. Ins Gefängnis kam er 2008, erst in die U-Haft und dann nach dem Urteil in die JVA Tegel. Und im Mai 2014 ist er dann dort durch sogenannten Suizid ums Leben gekommen. In der Zwischenzeit hat er probiert, sich zu wehren. Und er hatte einen Lebenswillen, was dann auch ersichtlich ist. Er hat immer wieder gesagt, ich will einen Anwalt haben. Dann wurde ihm kein Anwalt gewährt. Dann hat er auch gedroht, das steht dann auch in der Akte drin, muss ich erst wieder gewalttätig werden, damit es einen Prozess gibt, damit ihr mir einen Anwalt gibt. Und so war es dann auch. Dadurch konnte dann ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben werden. Und das befand dann, dass er von Anfang an nicht zurechnungsfähig war. Und da ist dann irgendwie auch dieses Problem mit diesem Expertentum, die alten, ja meistens dann auch weißen Männer, die nicht angezweifelt werden, wo dann irgendwie so die Vaterperson nicht angezweifelt wird, obwohl es war ein offenes Geheimnis, der Typ war da nicht richtig untergebracht und die konnten mit ihm nicht umgehen. Ich habe dann so verstörende Briefe gekriegt, noch recht am Anfang und habe dann angerufen und gefragt, was da los ist. Eine Psychologin sollte mit ihm arbeiten. Und die hat dann zu mir gesagt, naja, irgendwie der funktioniert nicht richtig, der will nicht reden. Das muss man dem auch zugestehen, die müssen auch nicht reden. Was sich dann für mich angehört hat, wie die können mit ihm nicht umgehen und er kriegt nicht die Unterstützung, die er braucht. Und dann sitzt da so eine Psychologin, die wird dafür bezahlt, publiziert auch regelmäßig über so Insassen und sitzt dann da eine Stunde rum und sagt dann, ja, hier die Stunde mit Herrn P. abgehakt, fertig. Also jemand, der klar psychische Probleme hat, wird im Knast natürlich nicht besser und kriegt dann nicht die Unterstützung. Wenn es dann richtig schlimm wurde, wurde er zum Psychiater geschickt, in der Forensik. Das ist auch ein... hier auf der Dings geht es erstmal um den psychologischen Gutachter, der dieses Fehlurteil geschrieben hatte, auf dessen dann eben die Verurteilung war. Und da auch die Richterin auch, die ist komplett mit dem Staatsanwalt mitgegangen und mit dem Gutachter, null mit dem Anwalt. Und ich hatte ihm dann mal eine E-Mail geschrieben, als ich über so ein Taz-Zitat starb, wo er meinte, wurde er gefragt, ja, was machen Sie, wenn Sie mal jemanden falsch begutachten? Und der kommt dann irgendwie ins Gefängnis und nicht in die Psychiatrie. Und er meint dann, naja, da kann man... dann ist auch kein großer Schaden entstanden, weil auch in Haft besteht Anspruch auf adäquate psychiatrische Versorgung. Und eigentlich kennt er den Knast. Und im Knast, wenn da jemand falsch ist, das ist nicht so einfach, den da zu behandeln. Weil dann müsste er schon kritisiert werden und es hat sich da keiner getraut. Unter anderem auch nicht jener, der dann seine Stelle übernommen hat. Also während des Ganzen war dieser psychologische Gutachter auch der Direktor des Instituts für Forensische Psychiatrie. Der ist dann 2016 aus dem Amt geschieden und wurde dann, und dessen Nachfolger wurde dann genau der Arzt, der für Herrn P., mit Herrn P. hätte eigentlich arbeiten müssen. Und der aber dann immer, wenn es schwierig war, ihn zurückgeschickt hat in die Zelle. Und in der Zelle kamen sie nicht mit ihm zurück, also haben sie ihn wieder in Einzelisolation gesteckt. Und der war das habe ich noch nicht ganz, ich habe nicht alle Akten, aber der hat irgendwie so für an die 15 Monate am Stück in Einzelisolation verbracht. Aufbewahrungs, nennt sich Absonderungsbereich, oder auch besonders gesicherte Zelle. Und alle drei derweilen, sowohl die Psychologin als auch der vorherige, also der Gutachter, als auch der jetzige Direktor, der Arzt, der mit ihm hätte arbeiten müssen, die publizieren in dem Bereich. Also die wissen, was sie tun. So sieht sowas dann aus, wie das dann in den Akten steht. Und eben, das war dann der Todes, da wurde aufgelistet, irgendwie Dauer der faktischen Einzelhaft in den vergangenen 12 Monaten. Und das sind 365 plus 20 Tage. Was das genau heißt, muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall war der ziemlich lange und viel zu lange. Eigentlich sind es nur irgendwie 2-3 Tage, die jemand in Einzelisolation sein sollte. Und dann so zum letzten Punkt, kann man da von fahrlässiger Tötung sprechen? Und meiner Meinung nach ja. Weil das war ganz offensichtlich, dass der Mensch medizinische Probleme hatte und dass er auch hätte versorgt werden können. Das sind alles Experten, die da mit ihm zuständig waren. Wie schon gesagt, sie wussten, was sie tun. Der Arzt, der mit ihm hätte arbeiten müssen, der hat seit 2001 14 Publikationen zum Bereich Suizid in Haft veröffentlicht. Das war der zuständige Arzt, der weiß, wie kommt es zu Suiziden in Haft, der auch weiß, also zumindest theoretisch in seinem Bereich, in seinen Briefen, da in seinen Publikationen schreibt, was man da machen kann und macht aber nichts, macht nichts Effektives und wird dann befördert zum Direktor, während da die Leute sterben im Knast. Meine Frage ist dann, kann man da von fahrlässiger Tötung sprechen? Oder kann man nicht auch von vorsätzlichem Mord sprechen, wenn man genau weiß, was passiert und die Leute nicht behandelt? Das ist das, was ich soweit für euch habe und ich würde mich über Feedback freuen. Dankeschön. 1, 2, 3, 4 Bussin'. This is for the streets. The streets everywhere. Streets affected by the storm called America. I'm doing this for y'all and for me, for the creator. These streets, $1 per every human being. Feel like Katrina clap. See that Katrina clap. Listen, homie, it's dollar day in New Orleans. It's for the water, everywhere and people dead in the street, it eats. And Mr. President, he bout that cash. He got a policy for handling the niggas in trash. And if you poor, you black. I laugh, they won't give you ask. You better off on crack. Deader in jail with a gun and Iraq. And it's as simple as that. No opinion, my man, it's mathematical fact. Listen, 1 million poor since 2004. And they got aliens and killians to waste on a war. And make you question what the taxes is for. Or the cost to reinforce the broke levy wall. Tell the boss he shouldn't be the boss anymore. Y'all pay on me, God save these streets. $1 per every human being. Feel like Katrina clap. See that Katrina clap. Ha. God save these streets. Quit being cheap, nigga, freedom ain't free. Feel like Katrina clap. See that Katrina clap. Lord have mercy. Lord God, God save our soul. God save our soul. God, God save our soul. Lord God, God save our soul. God save our soul. Soul, soul, soul survivor. It's dollar day in New Orleans. It's water, water, hey. When babies dead in the streets, it's enough to make you holler out. Like where the fuck is Sir Bono and his famous friends now? Don't get it twisted, man, I dig you too. But if you ain't about the ghetto, then fuck you too. Who care about rock and roll when babies can't eat food? Listen, homie, man, this shit ain't cool. It's like dollar day for New Orleans. It's water, water everywhere. Homies dead in the streets. And Mr. President's a natural ass. He out treating niggas worse than they treat the trash. God save these streets. A $1 per a human being. Feel like Katrina clip. See that Katrina clip. God save these streets. Quit being cheap, nigga. Freedom ain't free. Feel like Katrina clip. See that Katrina clap. Soul survivor. God, God, God save our soul. God save our soul. God, God save our soul. Lord, God, God save our soul. God save our soul. God, God save us. Lord, the night is paying rent for the wicked to rule the world. Say God, the night is paying rent for the wicked. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Die drei von der Parkbank. Ein Repressionsfall in Hamburg. Ich habe Menschen aus Hamburg getroffen und hallo erstmal. Hallo. Hallo. Ich wollte fragen, wer sind die drei von der Parkbank? Könnt ihr uns bitte was erzählen, den Hörerinnen und Hörern hier in Berlin und Brandenburg? Ja, also die drei von der Parkbank sind drei GefährtInnen aus Hamburg, die in der Nacht zum 8. Juli auf einer Parkbank in einem Park in Hamburg-Eimsbüttel von den Bullen festgenommen wurden und mitgenommen wurden. Die sind seitdem, zwei davon sind seitdem in U-Haft, in Untersuchungshaftanstalt Holzenglassis und die dritte Person ist unter Auflagen am nächsten Tag rausgekommen. Genau, das sind erstmal die drei von der Parkbank, zwei im Knast, eine draußen. Was wirft denn die Polizei denen vor? Was ist die Begründung, warum sie das, die Leute da von der Parkbank verschleppt haben? Der Vorwurf an die drei ist, dass es einen geplanten Brandanschlag geben sollte und der verübt werden sollte. Und genau, dass dementsprechend, oder sozusagen, also es wurden Sachen bei ihnen gefunden, die das belegen sollen. Ich war gestern auf einer Veranstaltung in Berlin auf den Anti-Knast-Tagen. Da war auch Thema diese drei von der Parkbank und da wurden Einschätzungen geäußert, dass das wahrscheinlich ganz andere Hintergründe hat für den Staatsschutz in Hamburg oder das LKA. Habt ihr da eine Einschätzung zu, warum diese Leute eingesperrt wurden? Also ich weiß gar nicht genau, was du mit andere Hintergründe meinst. Vielleicht irgendwie so ein bisschen, was man noch darüber weiß, ist das, oder genau, dass halt entweder alle drei oder einige von denen observiert wurden in der Nacht. Man weiß jetzt aber nicht, wie lange irgendwie die Observationen vorher schon stattgefunden haben. Es wird, weil es die Nacht des Jahrestages vom G20 war, ein Bezug zum G20 von Seiten der Presse und den Bullen hergestellt. Und ja, vielleicht noch irgendwie bemerkenswert. Also es ist halt irgendwie immer noch ein laufendes Ermittlungsverfahren. Und bemerkenswert oder besonders daran ist, dass eben nicht die Staatsanwaltschaft das leitet, sondern die Generalstaatsanwaltschaft, die in Hamburg eigentlich nicht so linke Szeneverfahren macht. Also als Beispiel irgendwie dieses große Elbchaussee-Verfahren ist nicht bei der Generalstaatsanwaltschaft. Im Zusammenhang mit dem G20. Genau, das Elbchaussee-Verfahren im Zusammenhang mit G20 ist nicht bei der Generalstaatsanwaltschaft, die sich in Hamburg eigentlich eher um Verfahren irgendwie in Bezug auf Terror oder IS oder auch PKK oder 129b-Verfahren wendet, aber normalerweise nicht an so, genau, linke Szene-Verfahren. Also sie hängen das Ganze sehr hoch. Und ihr sagtet ja eingangs schon, zwei von den Beschuldigten sind nach wie vor in Untersuchungshaft, also schon sehr, sehr lange jetzt inzwischen. Könnt ihr denn sagen, ob sich dieses Hochhängen des Staatsapparates, ob sich das auch dann, wie sich das zum Beispiel in der Haft äußert oder wie die Haftbedingungen sind oder wie es den Leuten geht? Also da wäre die Einschätzung im Moment, dass das nicht der Fall ist. Also sie sind in Untersuchungshaft, das ist wie bei allen anderen Menschen auch Untersuchungshaft. Die haben sozusagen den Zugang zu Essen, Lebensmittelversorgung und so weiter. Die haben, es gibt die Möglichkeit, zweimal im Monat eine Stunde Besuch zu erhalten von drei Personen. Und denen geht es den Umständen entsprechend gut. Die sind stark, fühlen sich stark in der Situation und auch durch den Support von außen, aber es ist jetzt sozusagen nicht, also man kann nicht sagen, dass es sozusagen da, wo das Verfahren liegt, Auswirkungen auf die Haft hat. Das Einzigste ist, dass sozusagen die zwei Personen, die in Untersuchungshaft sind, ein Kommunikationsverbot haben. Das ist die Auflage, die sozusagen im Knast ist. Ja. Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Weil in Hamburg hat das ja hohe Wellen geschlagen. Ich vermute mal, dass in Berlinerinnen und Berliner gar nicht so viel über die Unterstützungsarbeit für die Leute mitbekommen haben bisher, außer sie lesen in die Media oder solche Webseiten. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen erzählen, was da läuft in Hamburg gerade? An Solidaritätsfunktionen. Genau. Ich glaube, man kann am besten auf Indymedia oder auch auf einem Blog, den es gibt, nachlesen, was irgendwie so, genau, was passiert oder auch immer so den aktuellen Stand mitkriegen. Und ansonsten gibt es ein Soli-Radio für die drei von der Parkbank. Es ist halt, man kann halt sagen, die kriegen haufenweise Post, die kriegen auch irgendwie Soli-Fotos in den Knast geschickt. Das sind so Sachen, was die total stärkt, wo die total viel Kraft rausziehen. Man kann denen auch schreiben, also nur weil sie total viel Post bekommen, heißt das nicht, dass man nicht mehr schreiben braucht. Also auf jeden Fall so die Ermunterung weiter, denen total viel Post zu schicken. Genau, und es gab eine Antirepressionsdemonstration an einem Montagabend, wo 350 Leute da sind. Das ist was in Hamburg passiert ist. Und ja, also genau, ganz verschiedene Sachen, aber ich würde es gar nicht auf Hamburg reduzieren. Ja. Man sieht halt überall, also es ist im Stadtbild präsent, würde ich sagen. Man sieht viel im Stadtbild irgendwie so Graffitis oder so dazu. Das schon, aber da weiß ich jetzt auch nicht, ob das nicht in Berlin oder anderen Städten vielleicht auch so ist. Ja, ihr sagtet gerade noch, ja, es gibt eine Radiosendung für Leute, die das zum Beispiel streamen wollen, also online hören wollen. Könnt ihr da noch einen Hinweis geben, vielleicht wann diese Sendung zu hören ist? Ja, die Sendung ist zu hören am 1. und 3. Montag des Monats von 19 bis 20 Uhr. Auf FSK. Genau, fsk-hamburg.org/hh.org, glaube ich. Ja. Kannst du ja. fsk-hh.org. Ja, dann danke ich euch vielmals, wünsche euch viel Glück mit der weiteren Soli-Arbeit. Genau, wir würden die Gelegenheit, bevor wir auseinandergehen, noch nutzen, wenn ihr Lust habt, den Briefe zu schreiben, die Adresse ist öffentlich. Die freuen sich über Post und alles, was ihr sonst, ja. Also wenn ihr Lust habt, den zu schreiben, macht das. Genau, also die Adresse, wo man hinschreiben kann, findet ihr auf dem Blog. Den sage ich vielleicht nochmal an. Das ist parkbanksolidarity.blackblocks.org. parkbanksolidarity.blackblocks.org. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Mm. prison instead of sending us to college. The janitor's mop can't clean the situation when the dictator of our nation is called a corporation. Swear to God, my mama never supported Obama. I'm a Chicago riot starter like a Haymarket martyr. I'd rather focus on the streets, organizing the tribes. Go against the grain and know that I tried. I'm not into working backwards, I'm talking direct action. I'm talking fighting for freedom for the poor and working classes. I will work for reform, this is for my unborn. I'm putting on a ski mask and this weapon is drawn. They say grow up, make a living in these miserable conditions. Schools look more like prisons and they shutting down the clinics. If employment ain't an option, you ain't got shit, what you do? Where you go if you foreclose, then your payment pass through. Ask you, is it worth it, the earth on its last pulses? All in bloodthirsty, they raping the resources. Days is getting darker, but it's light that I offer. No divide and conquer, I'm talking people power. I was thinking hurry, hurry, get your ticket for the future. Identify the problems and move on to the solutions. You should be involved, build, show love. That's step number one before we shooting dumb guns. Run, cop, but we united. No more internal fighting, might just run up on the precinct. No justice, no peace, this is y'all, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Ihr hört heute ein Antiknast-Spezial von Radioaktiv Berlin, hier im Freien Radio Berlin-Brandenburg. Als nächstes hören wir eine Grußbotschaft von dem gefangenen Journalisten Mumia Abu Jamal. Der ist seit 1981 in Haft, also beinahe 38 Jahre jetzt. Und er hat sich Gedanken über die Abschaffung von Gefängnissen und die Abschaffung von Repressionen gemacht und ein paar Erfahrungen aus den Communities, aus denen er entstammt, in Pennsylvania, konkret aus Philadelphia, beigesteuert. Das Ganze hören wir jetzt zuerst im englischen Original und danach werde ich eine deutsche Übersetzung vorlesen. Abolition of repression. Wie geht's? Friends, comrades, brothers and sisters, greetings. There can be no serious consideration of the subject of prison abolition in America without reflection on the work of black feminist scholar, activist, Dr. Angela Y. Davis, who in 2003 published Is the Prison Obsolete? By Seven Stories and Open Media Press. Her work is the uber text, the forerunner of works on the abolition of the oppressive spectacle of prison, especially in the era of mass incarceration. Early in her text, Professor Davis recounted her memories of the early 60s, a period of American history when black radicals were imprisoned for their work in the black liberation movement, among which was Angela Davis herself. She wrote, "When I first became involved in anti-prison activism during the late 60s, I was astounded to learn that there were then close to 200,000 people in prison. Had anyone told me that in three decades, 10 times as many people would be locked away in cages, I would have been absolutely incredulous. I imagine that I would have responded something like this. As racist and undemocratic as this country may be, remember, during that period, the demands of the civil rights movement had not yet been consolidated. I do not believe that the U.S. government will be able to lock up so many people without producing powerful public resistance. No, this will never happen, not unless this country plunges into fascism. That's the insight and vision of Dr. Angela Y. Davis. My thinking really tracks hers, for as one who came to consciousness during the 60s, the explosion of the prison population was quite unthinkable. But history sometimes takes unforeseen forks in the road, leading us to unforeseen destinations. The notorious drug war, launched by the late President Richard Nixon, was the toll gate leading to this unprecedented road to perdition by way of mass incarceration. His call for a drug war had immense impact on millions of lives and predominantly black and brown communities. It is ironic in the extreme that the U.S. is now undergoing another unprecedented drug crisis, this time by an explosion of opioids like OxyContin and fentanyl, drugs more powerful than heroin. But the addicts are largely white and rural, and their drugs are lethal. According to recent published reports, some 70,000 people addicted to these drugs die per year in the U.S. But the drug dealers wear white coats and have pain prescriptions to service their drug clients. These drug users, unlike those in the ghettos of America, aren't treated with derision or contempt. They are treated with loving compassion. And they, if they survive, aren't sent to prison. They are asked to enter rehab clinics instead. The movements that emerged from the rebellions of Ferguson, Missouri, have reemerged in the Black Lives Matter movement, and many BLM affiliates have embraced abolition to address the issue and the rigors of mass incarceration. In Pennsylvania, we've seen the rise of a state-wide movement called Decarcerate, which is today fighting for release of thousands of lifers in state prisons. These activists, many of them young enough to be the grandchildren of the 60s generation, are continuing the long struggle for freedom by dismantling the tentacles of mass incarceration. But we are now at the emergence point of that movement, not its end. Sadly, there is more work to be done. Auf Wiedersehen from Imprisoned Nation. This is Mumia Abu-Jamal. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Die Abschaffung der Repression. Wie geht's, Friends, Comrades, Brothers and Sisters? Greetings. Das Thema Abschaffung der Gefängnisse in Amerika ist nicht denkbar ohne die Arbeit der schwarzen Feministin, Dozentin, Aktivistin Dr. Angela Y. Davis, die 2003 bei Seven Stories und Open Media Press ihr Buch veröffentlichte Sind Gefängnisse überflüssig? Ihre Arbeit ist der Obertext, der Wegbereiter, das Pionierwerk aller Arbeiten über die Abschaffung des unterdrückerischen Gefängnisspektakels, vor allem im Zeitalter der Masseninhaftierung. Ganz am Anfang ihres Textes erinnert Professor Davis an die Periode der frühen 60er Jahre der US-amerikanischen Geschichte, als schwarze Radikale für ihre Arbeit in der schwarzen Befreiungsbewegung eingesperrt wurden, unter ihnen Angela Davis selbst. Sie schreibt, Zitat, »Als ich während der späten 60er Jahre in die Anti-Gefängnisbewegung aktiv wurde, war ich sehr erstaunt darüber, dass fast 2000 Menschen im Gefängnis waren. Hätte irgendwer mir damals erzählt, dass in 3 Jahrzehnten 10-mal so viele Menschen in Käfigen weggesperrt sein würden, hätte ich das als völlig unglaubwürdig zurückgewiesen. Ich denke, ich hätte sowas in der Art geantwortet wie: Egal wie rassistisch und undemokratisch dieses Land auch sein mag, wir erinnern uns, zu jener Zeit waren die Forderungen der Bürgerrechtsbewegung nicht erfüllt, glaube ich nicht, dass die US-Regierung in der Lage sein wird, so viele Menschen einzusperren, ohne dass es gewaltigen öffentlichen Widerstand gibt. Nein, das wird nie geschehen, es sei denn, dieses Land versinkt im Faschismus. So viel zur Überzeugung und Vision von Angela Y. Davis. Ich sehe das genauso wie Sie, denn für jemanden mit einer bewussten Politisierung während der 60er Jahre war die Explosion der Gefängnispopulation völlig unvorstellbar. Aber die Geschichte nimmt manchmal unvorhersehbare Wendungen und führt uns zu nie gesehenen Orten. Der berüchtigte Drogenkrieg, den der verstorbene Präsident Richard Nixon ausrief, war der Auftakt und Türöffner zur bis dahin unbekannten Straße ins Verderben der Masseninhaftierung. Dieser Aufruf zum Drogenkrieg hatte einen ungeheuren Einfluss auf Millionen von Leben, vor allem auf die von sogenannten schwarzen und sogenannten braunen Communities. Es ist eine absolute Ironie, dass die USA jetzt eine andere, nie dagewesene Drogenkrise haben. Diesmal geht es um eine Explosion von Opioiden wie Oxycodon und Fentanyl, Drogen, die stärker sind als Heroin. Aber die Süchtigen sind vor allem weiß und aus dem ländlichen Raum und ihre Drogen sind tödlich. Vor kurzem veröffentlichte Berichte zeigen, dass in jedem Jahr in den USA ca. 70.000 Menschen von diesen Drogenabhängigen sterben. Diese Drogennutzer werden, anders als in Amerikas Ghettos, nicht mit Hohn und Verachtung behandelt, sondern mit liebevollem Mitgefühl. Und wenn sie überleben, schickt man sie nicht ins Gefängnis, sondern stattdessen in Reha-Kliniken. Die Bewegungen, die aus den Rebellionen von Ferguson, Missouri entstanden sind, tauchen nun wieder auf in der Black Lives Matter-Bewegung. Und viele Verbündete der BLM haben sich beim Thema Masseninhaftierung die Forderung nach Abschaffung der Gefängnisse zu eigen gemacht. In Pennsylvania haben wir die Entstehung einer landesweiten Bewegung verfolgen können, die sich Decarcerate nennt, eine Sprachschöpfung, die man ungefähr mit Entknastung übersetzen könnte, die heute für die Freilassung von Tausenden von Lebenslänglichen in den Gefängnissen kämpft. Diese AktivistInnen, viele von ihnen jung genug, um die Enkel der 60er Generation zu sein, führen mit der Entlarvung der Krakenarme der Masseninhaftierung den langen Kampf um Freiheit fort. Und wir sind heute am Anfang dieser Bewegung, nicht an ihrem Ende. Traurig genug, dass weitere Arbeit notwendig ist. Auf Wiedersehen vom Imprisoned Nation, this is Mumia Abu Jamal. Correctional institution and is subject to monitoring and recording. You're listening to the Cornell West Theory, music leavened with love. Live from the bottom, this is Mumia Abu Jamal. Welcome to hell, oink of the pigs, games rigged, dig out bottom, stuck in clutches of the Dutchess. Guards do push-ups over cotton. Sales, guards, brain, sales, rotten. Heart right, rapture. Freedom props and cell blocks. Capture the innocent. Militant cockbacks. Drone guard blacks and crank watts. Blood cops. Thirsty with one resolution. Take out meta revolution. Airy, pin axe. Bro, second back, and prison pens now rusted. If he don't get justice, then the pump will and unload the drag. The sun doesn't shine down on my street. The sun doesn't shine down on my street. The sun doesn't shine down on my street. Since I woke up one day. The sun doesn't shine. of America. Welcome to the bottomless pit where hell meets hysteria, the armpit. Full of darkness, hardness, the slave ship, the monster's carcass. Can't take these smells, the screams, the gales, the bars, the bells, all in God's name, live from hell, full of fire and nails. In a home that's not a house, but a cage or a cell. So for 22 hours a day, the heart wails. My babies can't crash through the glass, so I make them laugh. Visits get cut short, no mail, no phone calls. Pigs with shotguns, living on death row, living on death's throat. Hope is my stamina, grow on a move. Long live John Africa, death sentence, innocence. Fighting my convictions, send my strength to the kids in Wadia. Love, Mumia. The sun doesn't shine. Vom 23. bis 27. Oktober 2019 finden im Berliner Mehringhof Antiknast-Tage statt. Aber was heißt schon Knast und was bedeutet Antiknast? Knast ist ein Herrschaftsinstrument. Knast abzulehnen bedeutet, die Gesellschaft zu hinterfragen. Wie leben wir und warum ordnen wir uns ständig unter? Wovor haben wir Angst und warum machen wir viel zu oft Dinge, die wir gar nicht wollen? Es gibt viel zu reden, noch mehr zu diskutieren, aber vor allem zu tun. Auf den Anti-Knast-Tagen werden Rückschlüsse und Anregungen für eine befreite Gesellschaft gesucht. Unsere Kämpfe verbinden staatliche Herrschaft, Patriarchat, Kapital, Ausbeutung, Unterdrückung und Knast gemeinsam überwinden. Wir sehen uns bei den Anti-Knast-Tagen in Berlin. No prison, no border! Fight! Anti-Knast-Tage vom 23. bis 27. Oktober 2019 im Berliner Mehringhof in der Schule für Erwachsenenbildung. Weitere Infos im Netz unter antiknasttage.blackblocks.org. Ihr hört Radioaktiv mit einem Anti-Knast-Spezial. Gerade hört mir nochmal einen Mobilisierungs-Jingle von den Anti-Knast-Tagen. Da ging es unter anderem ja auch um die Webseite, denn die steht natürlich nach wie vor im Netz. Viele Texte zu Vorträgen, die dort liefen. Wir werden in den kommenden Sendungen weitere Mitschnitte von den Anti-Knast-Tagen bringen. Ich sage die Webseite nochmal an antiknasttage.blackblocks.org. Da findet ihr viele, viele Informationen mehr. Das war wirklich ein sehr großes und lebendiges Meeting von vielen Menschen aus halb Europa angereist, aber auch aus Berlin natürlich. Und ja, in den kommenden Wochen, wie gesagt, mehr dazu. Wer diese Sendung nochmal hören will, sie vielleicht Freundinnen und Freunden empfehlen will, dem empfehle ich unseren Podcast. Da wird die in einigen Stunden dann zu finden sein. Der Podcast heißt radioaktivberlin.blogsport.de. Und ja, da findet ihr diese Sendung natürlich auch vieles andere, was wir so auf Radioaktiv Berlin machen. Es sind sehr viele Sachen mit Unterstützung von Gefangenen und Knastkritik dabei. Das kann ich gleich hier an dieser Stelle schon verraten. So, die Sendung neigt sich dem Ende zu. Als letztes haben wir immer in dieser Sendung den gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist, hier nach Berlin kommen und eine neue Ansage aufnehmen kann. Radioaktiv Berlin, die reguläre Nachmittagsausgabe, hört ihr wieder in 2 Wochen auf diesem Sender. Ansonsten macht's gut. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Markus. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.